Abschnitt 48 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 1919. Dem Andenken Gustav Landauers. Mai 1919. Die das Volk bisher geleitet, folgend dem gewohnten Lichte, waren nicht drauf vorbereitet. Es begibt sich Weltgeschichte. Wild schlägt der Empörung Welle an des Staates morsche Fugen. Krachend bersten die Gestelle, die alte Ordnung trugen. Ja, ja, ihr Herrn, so geht's, hört man die Demokraten. Wir sagten es ja stets. Es kann nicht wohl geraten, wenn man nach eigenem Willen tut und fragt nicht das Parteistatut. Fürsten gleiten von den Thronen, Völker lösen ihre Bande und es reiben sich Millionen aus den Augen Schmerz und Schande. Sie erwachen und begreifen Gegenwart und Zukunft, beides, und sie sehen Befreiung greifen aus den Wurzeln ihres Leides. Halt, liebe Leute, halt, vertraut bewährten Führern, sonst kommt ihr in Gewalt von skrupellosen Schürern. Folgt uns, so hilft euch gern der Staat, wie er euch stets geholfen hat. Finstre Mächte, die gewaltsam Völker unter Fäuste pressten, flüchten scheu, und unaufhaltsam strömt die Menge zu den Besten, und sie hört die neuen Lehren, formt des Glückes Traumgebäude. Leid scheint sich in Lust zu kehren und die Arbeitslast in Freude. Gewiss, nun ja, auch wir sind Revolutionäre und schwingen das Panier. Doch Umsturz ist Chimäre. Besänftigt euren Seelenschwung und stört nicht die Entwicklung. Stimmen, die erst leise riefen, tönen jubelnd wie Posaunen. Und das Volk aus seinen Tiefen reckt die Arme hoch voll Staunen. Wie an unsichtbaren Drähten zieht die Wahrheit in die Geister. Und das Volk in seinen Räten fühlt sich seines Schicksals Meister. Arbeiter, Bauernrat, wir ziehen ihn schon, den Bankert. Er sei im Bürgerstaat genehmigt und verankert. Jetzt zeigt sich's doch wohl jedem Kind, was wir für Sozialisten sind. Das Errungene zu wahren, neue Freiheit zu gewinnen, sammeln sich des Volkes Scharen zu gewaltigem Beginnen. Die ihr Werk sich selber bauen, fürchten keine Widerstände, denn es stützt sich ihr Vertrauen auf die Kraft der eigenen Hände. Nein, mit Verlaub, dies jetzt ist nicht mehr zu gestatten. Mit solchem Vorgehen setzt ihr uns ja in den Schatten. Und wir sind da, euch zu erziehen, zu Ruhe, Ordnung, Disziplin. Stein auf Stein nach kühnen Plänen wird das stolze Haus errichtet, plaudernd unter Freudentränen künftiges Glück hineingedichtet. Aber denen, die geschäftig, ränkevoll den Bau umlauern, drohen ein paar Fäuste kräftig, sie verscheuchend von den Mauern. Wir üben nur Kritik, ihr werdet's noch erfahren, ihr Recht der Republik, doch auch sein Recht dem Zaren. Drum halten wir's zu jeder Zeit gesetzlich mit der Obrigkeit. Trotzig stehen auf den Stufen vor dem Eingang die Genossen. Rührt am Werk nicht, das wir schufen, euch ist dieses Tor verschlossen. Unser Herzblut hält die Quadern, die das Dach des Hauses stützen. wagt's, das Blut aus unseren Adern soll der Kinder Wohnhaus schützen. Oho, da hilft man schon. Habt ihr für euren Tempel denn auch die Konzession und den Regierungsstempel? Wir sind Regierung, sind erwählt, man hat die Stimmen ausgezählt. Eignen Willens Wort zu hören, drängt das Volk zu den Erkornen, zu den Waffen, sie zerstören uns das Heim der Ungeborenen. Wer's versucht, den soll's gereuen, freier Zukunft frei die Bahnen, und es eilen die Getreuen, kampffroh zu den roten Fahnen. Zu Hilfe, Bürger, schnell, ein Aufruhr tobt, ein Frecher, wer selber kein Rebell, hilft gegen die Verbrecher, mit Dolch und Flinte kommt zuhauf und fahrt auch die Haubitzen auf. In dem Glauben an das Gute, in dem Wissen um das Rechte, steht das Volk mit seinem Blute, Trotz zu bieten im Gefechte. Der Berater Stimmen schallen, aus den Augen Blitzen strahle, aufrecht, siegen oder fallen, hoch die Internationale. Seht die Banditenschar mit ihren großen Mündern, jedweder Ehre bar, begierig nur zu plündern. Schuft, Räuber, Mörder, Trunkenbold, ein jeder käuflich nur für Gold. Auf von ihren Schmerzensbetten, zu den Brüdern treibt's die Bleichen, hinkend aus den Lazaretten, die geblutet für die Reichen. Letzte Kraft will sich ermannen. Frauen selbst stehen auf zum Kampfe, dass die Machtgier der Tyrannen nicht der Kinder Glück zerstampfe. Herbei, ihr Leut, zumal, ihr Heiden, Juden, Christen, es geht fürs Kapital. Und wir sind Sozialisten, Penäler, Bauer, Offizier, ran, keiner zahlt so gut wie wir. Rauch wölkt auf, Geschosse fliegen, Gruppen gehen vor und weichen, vor dem Bau der Freiheit liegen, Kämpfer, Leichen über Leichen, die sich nicht ergeben wollen, drängen sterbend sich zusammen, Donner der Geschütze rollen, und der Tempel steht in Flammen. Heil, weiße Garde, heil, da liegt die ekle Horde, stoßt sie vors Hinterteil für ihre feigen Morde, und zuckt noch wo ein solcher Wicht, packt ihn und vor das Standgericht. Jubel übertönt das Trauern, Fahnen wehen und Salven krachen, an der Kerkerhöfe Mauern staut sich Blut in breiten Lachen, zwischen Zellenwänden siechen, die von Hass und Blei verschonten. Doch aus ihren Winkeln kriechen, die schon längst vom Volk entthronten. Willkommen, hohe Herrn, soziale Demokraten, stehen wir zu Diensten gern, für Sie mit Wort und Taten. Doch machen Sie sich nicht so breit, nachdem wir gerade Sie befreit. Stück für Stück bricht vom Gefüge, das des Volkes Tat geschaffen. Knebelung, Gewalt und Lüge sind wie jedes Staates Waffen, und dem armen Volke fehlen, die der Rede Gabe hatten. Doch der Toten bleiche Seelen halten Rat im Reich der Schatten. Weh, teuflischer Verrat, die wir erlöst aus Banden, die schlagen jetzt den Staat und schlagen uns zu Schanden. Hilf du uns, Volk, hilft uns nicht Gott vom Untergang und vom Bankrott. Eines Tages in den Quellen scheinbar ausgedorrter Bäche brodeln neue Lebenswellen flutend an die Oberfläche. Aller Völker Hände greifen zueinander wie zum Beten, und der Morgensonne Streifen über golden den Planeten. Ende von Abschnitt 48.